欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hallo Mia. Gestern war ich endlich bei diesem Kochkurs, von dem ich erzählt habe. Oh, wie war's? Hat es dir gefallen? Ja, sehr. Wir haben ein traditionelles Gericht aus Süddeutschland zubereitet. Das klingt toll. War die Atmosphäre im Kurs entspannt? Absolut. Der Koch hat uns viele Tipps gegeben, wie man die Zutaten richtig schneidet. Musstest du viel selbst vorbereiten? Nein, fast alles war schon da. Wir haben zuerst die Zwiebeln gebraten und dann die Soße vorsichtig abgeschmeckt. Ich würde auch gerne mal an so einem Kurs teilnehmen. War er teuer? Es war eigentlich recht preiswert, weil ich einen Gutschein zum Geburtstag bekommen hatte. Eine super Idee. Du solltest mir unbedingt eine Empfehlung geben, welcher Kurs am besten ist. Gerne. Ich schicke dir den Link zur Website. Du solltest dich aber bald entscheiden, weil die Plätze oft begrenzt sind. 这段对话非常实用，我们赶快来分析一下。一开始 ，Lucas 提到他去参加了 Der Kochkurs。 也就是烹绕课。 对，他还说做了一道传统料理 ，ein traditionelles Gericht。 这里要注意不定冠词后的形容词词尾变化 ，Gericht 是中性名词，在单数受格的情况下，形容词 traditionell 要加上 s。 没错，他也用了动词 zubereiten， 意思是。烹绕或准备食物，它的过去分词是 zubereitet。接着 ，Mia 梦到课程的气氛，用了 die Atmosphäre 这个词。 Lucas 提到厨师教他们处理食材，食材的德文是 die Zutat， 复数是 die Zutaten。 然后他描述了烹绕过程，说他们煎的洋葱并调整味道。 这里出现了。可分离动词的过去分词，像是煎是 gebraten， 而调整味道是 abgeschmeckt， 在 abgeschmeckt， 重 ge 被放在前凑 ab， 我动词字根中间。 米娅请完后也想参加，用的动词 teilnehmen。 他问课程贵不贵 ？Lucas 回答说：“很 preiswert， 也就是性价比高、划算的意思。” Lucas 解释划算的原因时用了 weil， 这就是我们今天要看的原因子句。在德文中使用 weil 引导的子句，动词必须放在最后面。例如，他说。因为我收到了一张礼券 ，weil ich einen Gutschein bekommen hatte。 随后 ，Mia 拜托 Lucas 给他一个建议 ，die Empfehlung。这在选择课程时非常重要。 今天的烹绕课程德文分享就到这里，大家下次见。